Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 27. September 97. Mit jedem Posttage warte ich jetzt auf Bogen vom Almanach. Eine Ballade, die Kraniche des Ibykus, habe ich kürzlich durch Rakenitz bekommen. Ich wollte fast mehr auf dich als auf Goethe raten. Deine Manier finde ich besonders in der Beschreibung des tragischen Chors. Dagegen ist die Versifikation mehr Goethen als dir ähnlich. Die Darstellung ist köstlich und einzelne Stellen machen große Wirkung, aber das Ganze hat etwas Trockenes, ungefähr wie der Ring des Polykrates. Die Einheit ist hier wieder ein abstrakter Begriff, die Rache des Schicksals, wie dort der Nemesis. Solche Begriffe schaden der dramatischen Darstellung nicht, weil die Aufmerksamkeit zu sehr auf der handelnden und leidenden menschlichen Natur haftet und die unsinnliche Idee gleichsam nur im Hintergrunde steht. Aber im erzählenden Gedicht darf das Unsinnliche, deucht mich, nicht herrschen. Der eigentliche Stoff der Ballade ist wohl höhere menschliche Natur in Handlung. Das Begeisternde in einer menschlichen Begebenheit wird aufgefasst und gleichsam in einem dichterischen Monument verewigt. Das Ziel ist entweder Sieg nach einem schweren Kampfe oder eine heldenmäßige Resignation bei dem Übergewicht der äußeren Kraft. Hermann und Dorothea habe ich nun ganz gelesen, aber noch nicht studiert. Der Ton ist durchaus glücklich gehalten und der höhere Schwung vor dem Schlusse tut treffliche Wirkung. Das ganze Produkt gehört unstreitig unter Goethes Werke vom ersten Range, aber fast ist es von zu hohem ästhetischen Werte, um nach Verdienst aufgenommen zu werden. Der größte Teil des Publikums klebt immer am Stoffe und hier sind die herrschenden politischen Parteien einigermaßen interessiert. Daher erwarte ich die seltsamsten Urteile im Lob und Tadel. Obwohl Humboldt noch nach Paris geht, indessen, wenn er einmal dort ist, wird er wohl nicht viel wagen. In Paris scheint die Pluralität offenbar für die jetzt herrschende Partei zu sein, also hat man fast gar nichts von künftigen Unruhen zu fürchten. Bei mir ist diesen Sommer nichts fertig geworden. Ich hatte mir philosophische Arbeit vorgenommen, aber die Notwendigkeit, meine Kinder selbst zu unterrichten, hat mich sehr zerstreut. Ich habe über Erziehung manches gelesen und gedacht und bin zuletzt aus pädagogischem Bedürfnis auf das Studium der Natur gefallen, das bei mir seit mehreren Jahren in den Winkel gestellt war. Jetzt fange ich ihm wieder an, Geschmack abzugewinnen. Überhaupt bin ich selbst vorwärts gekommen, wenn ich auch nichts außer mir hervorgebracht habe. Hoffentlich bist du wieder gesunder. Dein Körner.